Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Die Klinik. Als ich auf dem Weg zur Klinik war, hatte ich ein unangenehmes Gefühl im Magen. Seit ich mir vor Jahren den Blinddarm rausoperieren ließ, hatte ich eine Abneigung gegen alles, was mit Ärzten zu tun hatte. Doch mein Klient klang ziemlich besorgt, als er mich angerufen hatte. Ich heiße Alder und ich bin Pfleger. Keine schlechte Kombination. Und was habe ich damit zu tun? In der Klinik, in der ich arbeite, gibt es einige seltsame Dinge, um die sich jemand wie Sie kümmern müsste. Sind Ihre Aussagen immer so präzise wie jene von Politikern? Ich kann jetzt leider nicht mehr sagen. Sie dürfen aber nicht einfach vorbeikommen. In unserer Klinik ist eine Stelle als Nachtportier offen. Bewerben Sie sich und dann kommen Sie zu mir. Ich erkläre Ihnen dann alles Weitere. Es klang alles ziemlich mysteriös. Da meine Neugier meist größer als mein Bankkonto ist, bewarb ich mich um die Stelle und wurde prompt angestellt. Es war mein erster vernünftiger Job seit Jahren. Meine Mutter wäre stolz auf mich gewesen. Die Klinik entpuppte sich als eine mondäne Villa, in der wohl selbst die Blinddärme vergoldet waren. Eine junge Frau instruierte mich. Es ist ganz einfach. Sie müssen bloß hier sitzen und das Telefon abnehmen, wenn es klingelt. Ist das alles? Man hat mir nicht gesagt, dass man hier bloß einen Telefonbeantworter benötigt. Es geht mir um den guten Eindruck. Sonnenblick ist eine Privatklinik mit hohen Ansprüchen. Wenn Angehörige mitten in der Nacht anrufen, sollen sie den Eindruck bekommen, dass wir Tag und Nacht für sie da sind. Und was mache ich mit den Angehörigen? Sie drücken hier auf den Knopf. Dann wird mein Suchgerät aktiviert und ich nehme den Anruf entgegen. Das ist alles. Und wenn ein Notfall reinkommt? Bei uns gibt es keine Notfälle. Und wenn es draußen einen Autounfall gibt? Wir sind eine psychiatrische Klinik, kein Spital. Aha. Arbeitet Herr Alder heute Nacht? Er hat mir die Stelle empfohlen. Alder? Tut mir leid. Bei uns arbeitet kein Herr Alder. Offenbar hatte ich mich in der Adresse geirrt oder dann war mein Klient einer der Patienten, dem es langweilig geworden war. Ich saß ein wenig herum, ohne dass das Telefon aus seinem Tiefschlaf erwachte. Dann spazierte ich ein wenig in den Gängen der Klinik umher. Was machen Sie da? Das ist nicht erlaubt. Nicht erlaubt? Ich suche die Toilette. Oder muss ich mir dazu eine Genehmigung einholen? Ach so, vorne links. Ich ging vorne nach links und kehrte dann wieder zurück. Aus einem der Zimmer hörte ich eine Stimme. Ich drückte die Klinke, die Tür war verschlossen. Ich ging zurück in die Portierloge und holte mir einige Büroklammern. Wenig später war die Tür offen. Ein junger Mann lag in einem Bett und führte Selbstgespräche. Mein Vater ist berühmt. Er wird mich hier herausholen. Und wie heißt der berühmte Vater? Ich bin nicht verrückt. Das habe ich auch nicht behauptet. Niemand hier in dieser Klinik ist verrückt. Wir sind alle ganz normal. Wenn Sie das sagen, wird es wohl stimmen. Haben Sie auch einen berühmten Vater? Keine Ahnung. Meine Mutter hat mir nie etwas von ihm erzählt. Aber Sie müssen einen berühmten Vater haben. Sonst stimmt meine Theorie nicht mehr. Was denn für eine Theorie? Nur die Söhne und Töchter berühmter Väter landen hier. In der Tat, eine interessante Theorie. Damit könnten Sie die Geschichte der Psychiatrie neu schreiben. Das berühmte Vätersyndrom. Klingt nicht übel. Vielleicht sollten Sie ein Buch darüber schreiben. Nennen Sie es doch einfach, warum berühmte Väter zu sehr lieben. Alle hier sind ganz normal. Wenn Sie so weitermachen, glaube ich Ihnen kein Wort mehr. Die glauben, ich sei zu dämlich, um sie zu durchschauen. Dabei weiß ich alles. Ich bin nämlich normal, müssen Sie wissen. Meine Mutter, die ist verrückt. Die arbeitet nämlich. So gesehen ist die Welt voller verrückter Leute. Da hat es natürlich keinen Platz mehr für normale Leute wie Sie. Wie heißen Sie eigentlich? Ich bin der Sohn eines berühmten Mannes. Es war sinnlos. Der Junge redete zwar keinen größeren Unsinn als die meisten Kerle in seinem Alter, aber er schien keine allzu breite Palette an Unsinn drauf zu haben. Ich verließ das Zimmer wieder und schlich zurück zu meinem Arbeitsplatz. Zwischendurch wurde ich aufgehalten. Ich weiß bis heute nicht genau, was es war. Es fühlte sich an wie ein Vorschlaghammer und es hämmerte genau auf meinen Hinterkopf. Meine Knie wurden wackelig und der Boden hob sich plötzlich und kam ganz nahe an mein Gesicht. Dann knipste jemand das Licht aus und ich verlor mein Bewusstsein. Ich erwachte in einem hellen Zimmer. In meinem Hinterkopf spielten einige Leute Tennis und schmetterten ihre Aufschläge an meine Schädeldecke. Eine Frau saß am Bettrand und schaute mich mit professioneller Besorgtheit an. Na, geht es besser? Ich fühle mich prächtig. Haben Sie vielleicht irgendwo ein Lager, wo man mir einen neuen Kopf herholen kann? Es ist bloß eine leichte Gehirnerschütterung. Sie sind unglücklich gefallen. In ein paar Tagen ist alles wieder in Ordnung. Was heißt hier gefallen? Jemand hat mich von hinten niedergeschlagen. Nein, Sie sind ausgerutscht und umgefallen. Sehe ich etwa wie jemand aus, der einfach ausrutscht und auf den Hinterkopf fällt? Das kommt davon, wenn man nachts durch dunkle Gänge spaziert. Zugegeben, ich war neugierig und habe ein Zimmer betreten, aus dem ich eine Stimme hörte. Da liegt ein Mann, der behauptet, normal zu sein. Zimmer 12, wenn ich mich nicht irre. Zimmer 12 ist nicht belegt. Ich würde gerne mal mit dem Leiter dieser Klinik sprechen. Das geht leider nicht. Frau Friedrich ist gerade in einer wichtigen Sitzung. Frau Friedrich? Gehört ihr diese Klinik? Ja. Ich muss jetzt wieder gehen. Ruhen Sie sich aus. In 2 Stunden gibt es das Mittagessen. Mein Magen war leer und fühlte sich an wie ein zu groß geratener Fußball, den gerade jemand mit voller Wucht getreten hatte. Ich hatte dennoch keine große Lust aufs Mittagessen. Ich stand auf, zog mich an und verließ mein Zimmer. Es dauerte eine Weile, bis ich das Büro von Frau Friedrich fand. Was wollen Sie hier? Wer hat Ihnen erlaubt, einzutreten? Sind Sie bei uns angestellt? Ein bisschen viel Fragen aufs Mal. Mein Name ist Maloney. Ich bin der neue Nachtportier. Soweit ich mich erinnern kann, ist es schon einige Stunden Tag. Was machen Sie also noch hier? Ich wurde niedergeschlagen und bin erst vor wenigen Minuten wieder erwacht. Niedergeschlagen? In meiner Klinik? So etwas gibt es hier nicht. Es scheint hier eine ganze Menge nicht zu geben. Auch einen Herrn Alder scheint es hier nicht zu geben. Alder? Tut mir leid, der Name sagt mir nichts. Sie müssen mich jetzt entschuldigen, ich habe noch einen wichtigen Termin. Sie schaute auf ihre Uhr und ich verzog mich. In den Gängen der Klinik war es totenstill. Keiner der Patienten war zu hören oder zu sehen. Plötzlich stand die Pflegerin wieder vor mir. Ich sagte Ihnen doch, dass Sie liegen bleiben sollen. Mit einer Gehirnerschütterung ist nicht zu spaßen. So leicht lässt sich unser eins nicht erschüttern. Im Übrigen spaße ich für mein Leben gern. Wie heißen Sie eigentlich? Schad. Schad? Ich bin erst seit ein paar Wochen hier. Ich bitte Sie, mir keine Unannehmlichkeiten zu machen. Aber, ich bin von Haus aus sehr annehmlich. Wie wäre es, wenn wir uns in Ruhe hinsetzen und zusammen ganz annehmlich miteinander umgehen würden? Ich habe von Frau Friedrich erfahren, dass sie sich einen neuen Nachtportier sucht. Umso besser. Ich bin eigentlich sowieso zu höherem berufen. Wie wäre es, wenn wir gemeinsam ins obere Stockwerk gehen und uns mal in Zimmer 12 umschauen? Zimmer 12 ist nicht belegt. Das sagte ich Ihnen doch schon. Dann werde ich mich alleine auf den Weg machen. Unser eins ist Einsamkeit gewohnt. Wenn Sie so weitermachen, muss ich Frau Friedrich benachrichtigen. Aber wer wird denn gleich zur Anstaltsleitung rennen? Bleiben Sie bei mir. Ich kann genauso resolut sein wie diese Frau Friedrich. Ist das eine Drohung? Wenn Ihnen das zusagt, fassen Sie es als solche auf. Und jetzt ab ins Zimmer 12. Aber wenn auch ich hier meine Stelle verliere, ist das Ihre Schuld. Keine Angst, ich werde Sie mit Suppe verpflegen und Ihnen Obdach gewähren. Schließlich hat auch unser eins ein großes Herz und eine große Matratze. Also gut. Ich komme mit. Sie hatte Angst und das machte ihr Gesicht noch ein wenig hübscher, als es eh schon war. Ich lächelte und ging voran. Frau Schad schlich auf ihren kleinen Füßen lautlos hinter mir her. Dann landeten wir vor Zimmer 12. Und wenn es abgeschlossen ist? Unbelegte Zimmer sind hier immer abgeschlossen. Dann spielen wir Sesam, öffne dich. Damit habe ich schon ganz andere Dinge aufgebracht. Sie sind kein Nachtportier, stimmt's? Sie sind Detektiv oder etwas Ähnliches. Ich zwinkerte ihr zu, dann drückte ich die Türklinke. Die Tür war nicht abgeschlossen und das Zimmer war belegt. Ein Mann lag im Bett. Seine Augen waren geöffnet und starrten an die Zimmerdecke. Eine Hand hatte sich um das Laken gekrallt. Ist der Mann tot? Sieht ganz danach aus. Kennen Sie ihn? Nein. Er trägt die Kleider eines Pflegers. Sie sagten, dass hier im Haus niemand arbeitet, der Alda heißt. Alda? Nein. Frau Friedrich hat den Namen auch nie erwähnt. Ich war mir beinahe sicher, dass der tote Mann im Bett mein Klient war. Jetzt hatte ich endlich einen Grund, ganz offiziell meinen Beruf zu wechseln. Auch wenn es auf der Karriereleiter kein großer Sprung ist, vom Nachtportier zum Detektiv. Aber der Tote im Bett war kein Fall für einen Nachtportier. Die Polizisten machten sich ganz gut in der Klinik. Trotz der allgemeinen Aufregung war auch jetzt nichts von den anderen Patienten zu sehen. Die Klinik machte immer mehr den Eindruck eines leerstehenden Hotels. Auch Frau Friedrich war nicht auffindbar. Dafür ein Herr, dessen Nerven auch nicht mehr die besten waren. Sind Sie zur Kur hier, Maloney, oder hat man Sie hier eingeliefert? Weder noch. Ich wollte hier bloß ein wenig Polizistenseelen studieren. Die sollen nicht viel anders sein als diejenigen von Dauerpatienten hier. Soweit wir das beurteilen können, hat sich der Mann selber umgebracht. Mit Tabletten. Irgendetwas stimmt nicht mit dieser Klinik. Haben Sie schon mit der Klinikleiterin gesprochen? Frau Friedrich, nein. Sie genießt einen ausgezeichneten Ruf. In dieser Klinik werden nur Leute aus den besten Häusern der Stadt behandelt. Ja, ja, alles Söhne und Töchter von berühmten Vätern. Auch bei denen ist mal eine Schraube locker, Maloney. Und nicht jeder kann sich so etwas zum Berufsethos machen. Bei Ihnen gibt es doch auch so etwas wie Polizeipsychologen, oder? Ziemlich stressiger Beruf, vermute ich mal. Also, ich kümmere mich jetzt wieder um andere Fälle. Dieser Mann hier hat einige Monate in der Klinik gearbeitet. Alda hieß er, wurde vor einigen Wochen entlassen. Vielleicht hat er das nicht verkraftet. Er ging und mit ihm ein Hauch von Leben aus dem Gebäude. Danach saß ich mit Frau Schad in einem Aufenthaltsraum und wunderte mich. Ich habe diesen Alda tatsächlich nie gesehen. Ich glaube Ihnen. Mich würde mehr interessieren, ob Sie überhaupt schon mal einen Patienten zu Gesicht bekommen haben. Ich kümmere mich hier nur um die Langzeitfälle. Das sind nur drei. Einer davon hält sich für Muhammad Ali. Er ist 1,53 groß und dünn wie eine Fahnenstange. Die anderen beiden sind kaum ansprechbar. Mir will einfach nicht aus dem Kopf, was mir der Patient gestern Nacht gesagt hat. Er machte einen ganz normal verrückten Eindruck. Die wenigsten sind so auffällig, dass man gleich auf Anhieb merkt, dass mit ihnen etwas nicht stimmt. Man kann sogar jahrelang mit jemandem zusammenleben, ohne etwas von seiner Psychose zu merken. Mal angenommen, die meisten Leute hier sind gar nicht verrückt. Wer hätte dann ein Interesse daran, diese Leute hier einzusperren? Die Patienten stammen aus gutem Haus. In diesen Kreisen hat niemand ein Interesse daran, einen psychisch Kranken in der Familie zu haben. Das stimmte mich noch nachdenklicher. Ich beschloss, der Sache nachzugehen. Frau Schad machte einen besorgten Eindruck, als ich ihr sagte, dass ich mit einigen der Patienten reden wollte. Sie haben nur noch ein paar Minuten Zeit. Wenn Frau Friedrich wieder in der Klinik ist, müssen Sie verschwinden. Es gibt hier einige Pfleger, die ganz schön grimmig aussehen und mit Ihnen kurzen Prozess machen würden. Das habe ich schon zu spüren bekommen. Moment mal. Sehen Sie den Mann da? Ja, er war wohl gerade auf der Toilette. Das ist einer der Neuen. Gehört nicht zu meinem Aufgabenbereich. Das ist der Mann, den ich vergangene Nacht in Zimmer 12 gesehen habe. Besorgen Sie mir einen neuen Job, wenn ich hier rausfliege? Ich kann Ihnen noch einiges mehr besorgen. So habe ich das nicht gemeint. Sie schaute mir tief in die Augen. Ehe sie ganz darin verschwand, stand ich auf und ging auf das Zimmer zu, in dem der Patient verschwunden war. Frau Schad folgte mir. Mein Vater ist berühmt. Er holt mich hier heraus. Das sagten Sie gestern schon. Weshalb sind Sie eigentlich hier? Ich schlief ein und erwachte hier. Dann sagte man, ich sei krank. Ich bin müde, mein Kopf ist schwer. Das macht nichts. Schwere Köpfe sind immer noch besser als schwere Jungs und leichte Mädchen. Er ist mit Medikamenten vollgepumpt. Wissen Sie, wie der Mann heißt? Nein. Wir erfahren die Namen der Patienten nicht, aus Rücksichtnahme. Es sind meist Angehörige von sehr einflussreichen Leuten. Ja, ja. Berühmte Väter. Genau. Langsam dämmert mir was. Ist Frau Friedrichs Büro abgeschlossen? Sie wollen doch nicht etwa bei ihr einbrechen? Genau das hatte ich vor. Auf einem der Gänge kam ein bulliger Pfleger auf uns zu. Er versuchte, mich anzugreifen. Ich schrie und stand ihm mit voller Kraft auf den linken Fuß. Er schrie noch lauter als ich und versuchte, mir ins Gesicht zu schlagen. Ich duckte mich und rammte ihn meinen Kopf in die Magengegend. Es tat höllisch weh. Wenig später lag der Pfleger müde auf dem Boden und ich betrat mit Frau Schad das Büro von Frau Friedrich. Das ist ja alles in Kisten verpackt. Macht den Anschein, als wolle sich Frau Friedrich in Luft auflösen und unser Eins soll diesen Dreck dann wieder einatmen. Wäre es nicht besser, wenn wir die Polizei verständigen? Ich schüttelte den Kopf und wühlte in den Kisten. Wenig später hatte ich gefunden, was ich suchte. Frau Schad sah mir skeptisch zu. Was ist das? Eine Art Who is Who der hiesigen Gesellschaft. Alles Namen von Töchtern und Söhnen berühmter Väter. Und was hat das zu bedeuten? Das möchte ich auch gerne wissen. Verlassen Sie sofort mein Büro. Frau Schad, Sie sind entlassen. Nur nicht übertreiben, Frau Friedrich. Das Flugzeug wird ohne Sie abfliegen. Ich fliege nicht, ich fahre mit dem Zug. Ja, ja, es fährt ein Zug nach nirgendwo. Kennen Sie das Lied? Was soll das? Soll ich jetzt die Polizei verständigen? Meinetwegen. Hier wird niemand verständigt. Sie halten hier Leute gefangen, Frau Friedrich. Sie entführen junge Leute aus gutem Haus und verständigen dann die Eltern und erklären diesen, dass ihre Söhne und Töchter verrückt geworden seien. Diese bezahlen dann eine Menge Geld, nur damit sie niemandem weitererzählen, dass ihre Kinder nicht ganz normal seien. Was sind denn das für Hirngespinste? Es würde mich nicht wundern, wenn Sie höchstpersönlich veranlasst haben, dass der Pfleger Alder umgebracht wurde. Deshalb dürfte ich mit diesen Patienten nie sprechen. Das könnte tatsächlich stimmen, Maloney. Und ob es stimmt. Die Söhne von berühmten Vätern kehren zu ihren Eltern zurück, doch niemand glaubt ihnen, dass man sie entführt hat. Solche Episoden werden in besseren Kreisen lieber vergessen als aufgeklärt. Sie wussten genau, wie Ihre Opfer mit solchen Dingen umgehen, Frau Friedrich. Sie können mir nichts nachweisen. Es war tatsächlich nicht einfach. Nur ein paar der Opfer waren schließlich bereit, auszupacken. Frau Friedrichs lukrative Klinik wurde geschlossen und Frau Schad zog vorübergehend in mein kleines Büro. Es war eine angenehme Zeit.